Hallo und herzlich willkommen zur Pottwichtel-Spezialfolge des Greifenklaue-Podcasts. So wie vermutlich alle Podcaster, die sich hier am Pottwichteln beteiligt haben, war ich vor der Auslosung ziemlich gespannt, wen ich bewichteln darf und vor allen Dingen, ob das Thema vom Wichtel irgendwas ist, von dem ich jetzt viel Ahnung habe oder wenig Ahnung. Man kann ja nicht alles wissen im Leben. Ja, und wie bei allen anderen kam dann auch bei mir am 11. November, war es glaube ich, die lang ersehnte Mail vom Pottwichteln-Team, wo da in meinem Fall drin stand: Hallo, unser Expertenteam von erfahrenen Auslosungsaffen hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen und ist zu einem Ergebnis gekommen. Du hast die Ehre, folgenden Podcast zu bewichteln: Greifenklaue-Podcast. Deswegen bin ich jetzt hier. So, erste Reaktion: Greifenklaue. Ganz offen gestanden habe ich von dem Podcast noch nie was gehört. Also mal schnell so ein bisschen die Suchmaschine bemüht und sehen, oh, ein Podcast, der sich mit Rollenspielen beschäftigt. Mein erster Gedanke, ach du meine Güte. Denn ganz offen gestanden, meine Ahnung zu dem Themenkomplex, die kann man noch nicht mal als wenig bezeichnen, eher als unterhalb der Nachweisgrenze. Natürlich war dann meine erste Reaktion ein hektischer Griff zu den einschlägig bekannten Nachschlageseiten im Internet, um so ein kleines bisschen Basiswissen zu bekommen. Und immerhin habe ich jetzt so begriffen, dass Rollenspiel ein Sammelbegriff ist, der die verschiedensten Ausformungen umfassen kann. Mal ganz grob gesagt, je nachdem, ob die Spieler sich jetzt lieber entsprechend ihrem dargestellten Charakter verkleiden und die gewählte Rolle tatsächlich spielen oder sich mit Regelwerken an den Tisch setzen, um der Fantasie da freien Lauf zu lassen. Und selbst der Tisch, der kann ja dann heutzutage auch virtuell sein, der muss nicht mal irgendwie aus Holz bestehen. Also ein unglaublich breiter Themenkomplex, der irgendwie an meiner Wahrnehmung weitestgehend vorbeigegangen ist, obwohl ja der Mechanismus, in eine andere Rolle zu schlüpfen, im täglichen Leben überall passiert, egal ob man jetzt einen Film guckt, ins Theater geht oder irgendwelche Szenarien bei Bewerbungsgesprächen durchspielen muss oder auch im täglichen Leben, wo man dann vielleicht mal sich selber doch auch ein bisschen verstellt, um auf seine Umwelt besser oder anders zu wirken, als man vielleicht wäre, wenn man einfach so wäre, wie man denkt. Also das begegnet uns ja im täglichen Leben, aber irgendwie so das Rollenspiel an sich, da ja, hatte ich nicht viel mit zu tun. Und das, was ich so gelesen habe, das war für mich als Unkundigen zwar einerseits hochspannend, aber der Lösung des Problems, nämlich wie ich jetzt hier eine halbwegs ordentliche Folge produziere für euch, hat mich das nicht wirklich näher gebracht, weil der Greifenklaue natürlich so weit im Thema drin ist, dass wenn ich als Ahnungsloser versuche, das Niveau zu erreichen oder zu imitieren, würde das im schlimmsten Fall für mich höchst peinlich werden und für euch ja bestenfalls unterhaltsam, aber vermutlich eher langweilig, weil entweder mache ich mich da voll zum Obst oder ich erzähle euch solche Trivialitäten, die euch wiederum überhaupt nichts Neues bringen. Also musste ein Plan B her. Das, was man in der Schule schon immer versucht, wenn einem das Thema von irgendwelchen Aufsätzen nicht so gepasst hat, so biegt das Thema so weit, wie es gerade noch irgendwie vertretbar ist, in die Richtung, von der man mehr Ahnung hat. Das wäre jetzt bei mir zum Beispiel Podcasts an sich. Also dachte ich mir, mach doch was über Rollenspiele in Podcasts. Hab also dann mal wieder die Suchmaschine angeschmissen und habe da einfach mal die Begriffe Rollenspiel und Podcast eingegeben. Das ist unheimlich kreativ, ne? Und bin da erstmal zu ganz, ganz vielen Ergebnissen gekommen, nämlich Podcasts, die sich mit Rollenspielen oder der Rollenspielszene beschäftigen. Also das kenne ich jetzt persönlich aus anderen Hobbybereichen, namentlich der Geocaching-Szene, dass es da also unheimlich viele Formate gibt, die sich eben mit den Nachrichten aus der Szene beschäftigen. Ich wollte aber eigentlich mehr so in die Richtung gehen, Podcasts, die in der Folge tatsächlich ein Rollenspiel zum Inhalt haben, also wo tatsächlich gespielt wird. Das hätte ich jetzt eher spannender gefunden und habe dann mal weitergesucht zahlreiche Links geklickt, mich also bis in die zweistelligen Ergebnisseiten der Google-Suche vorgewagt und festgestellt, da gibt es gar nicht so extrem viel. Oder es hat sich vor meiner Suchanfrage gut versteckt. Das kann natürlich auch sein. Und da habe ich dann aber auch, nachdem ich auch auf viele tote Links geklickt habe, wo einfach die Seite nicht mehr existiert hat, immerhin vier Sachen gefunden, vier Formate, wo entweder das Rollenspiel an sich das Konzept ist oder wo es zumindest in einzelnen Folgen vorkommt, in verschiedenen Ausformungen, Qualitäten. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass diese vier Formate sich nicht an irgendwelche großen Regelbücher halten, also große bekannte Rollenspiele, die überall auf der Welt oder in Europa gespielt werden, sondern dass die alle was Freies, was Eigenes machen. Das hat mich so ein kleines bisschen erstaunt. Ich habe jetzt gedacht, dass es da vielleicht auch so eine Art, ja, so vergleichbar mit den Let's Plays von irgendwelchen Videospielen, dass es da eben auch Leute gibt, die einfach Spielrunden von großen Regelwerken aufzeichnen für die Nachwelt. Oder gibt es es vielleicht und wird aber eher auf YouTube gestellt und nicht einfach als Audio-Podcast veröffentlicht? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber diese vier, die würde ich euch ganz gerne kurz vorstellen, auch wenn mir natürlich klar ist, dass ihr da vermutlich das ein oder andere auch schon kennen dürftet oder ja. Aber die Podcast-Landschaft, die deutschsprachige, die ist ja groß und vielfältig und vielleicht kriegt ihr der ein oder andere doch noch was Neues mit, wenn es auch kein Rollenspiel-Podcast ist, sondern eine Hörempfehlung. Nur zwei kleine Hinweise vorab. Die Reihenfolge, die ist also bunt zufällig, da ist keine Wertung drin und ich bin auch an keinem der Formate in irgendeiner Form kreativ beteiligt. Da steckt also keine Eigenreklame drin. Fangen wir an mit dem Radio-Rollenspiel. Findet ihr unter radiorollenspiel.de. Das ist ein Projekt von Markus Richter, Daniel Hirsch, Mats Leubner, Sebastian Simmert und Magdalena Bienert in der heutigen Besetzung. Die machen halt eben, ja, wie es der Name schon andeutet, ein Radio-Rollenspiel, also praktisch mit interaktiver Hörerbeteiligung. Also die Hörer, die rätseln da mit, die können sich daran beteiligen. Und die Macher selbst beschreiben das Ganze als eine Mischung aus Hörspiel, Krimi und Rollenspiel. Also kein reines Rollenspiel, aber durchaus mit viel Rollenspielelementen. Davon existieren bereits mehrere Staffeln. Im Moment ist, glaube ich, jetzt gerade die Sommerpause zu Ende gegangen. Die hatten jetzt ein paar Live-Auftritte. Die Rätsel und Aufgaben, die sind dabei ziemlich abwechslungsreich. Und damit diejenigen unter euch, die das nicht kennen, eine Vorstellung bekommen, hören wir mal kurz in einen Ausschnitt hinein. Den GW, der wird wohl die amerikanische singen müssen. Du kannst aber auch irgendwas anderes singen und behaupte, das wäre die Nationalhymne, nehme ich an. Aber jetzt ist es eh rum. Also, weiter zum Aufzug, würde ich sagen. Ja. Ihr geht im Gang weiter zum Aufzug und steht vor ihm. Wer hat den Finger? Wer hat den Finger? Eine seltsame Frage. Tobias hat den Finger. Ja. Was tut er mit dem Finger? In den Fingerabdruckscanner. Möglicherweise eine gute Idee, wenn der Fahrstuhl kommt. Dann ich mal rein. Wenn alle drin sind, drücke ich auf UG. Auf UG. Nun, dann beginnt ihr fortzufahren. Hinunter in die Hölle. Ihr kommt an. Die Türen öffnen sich. Euch gegenüber, in weiter Ferne, seht ihr einen roten Schein und eine Rutschstange. Links und rechts gehen Gänge weg. Verfallene Atmosphäre. Irres Kichern im Hintergrund. Und ihr seid wieder im Keller. Dann lauschen wir doch mal, aus welcher Richtung denn vielleicht Gesang kommt. Es wird lauter. Ja. Aber in die Richtung sollten wir auch gehen. Wir in die Richtung. Es scheint doch irgendwie von überall herzukommen. Mist. Ihr kennt hier unten schon folgende Orte. Ihr kennt die große Kantine. Ihr kennt diese Zelle, in der er eingesperrt war. Und ihr kennt das Zimmer, in dem der Wächter saß. Dann gehen wir den Gang entlang und schauen uns die übrigen Räume an, würde ich sagen. Wenn niemand was dagegen hat. den Heizungskeller hatte ich vergessen. Den kennt ihr natürlich auch noch. Ihr wandert eine Weile ziellos durch das Untergeschoss, findet verfallene Räume, findet eingefallene Wände, findet verfallene Gestalten und hier und da eine Ratte. Hört ab und zu ein irres Kichern in der Ferne an euch vorbeilaufen. Aber kein Sänger. No. Ich hab grad bei Tobias. Verstehe ich den nicht. Ja, Tobias ist gerade seine Soundkarte abgerauscht. Tobias? Ja. Du klingst schrecklich. So, das war das Radio-Rollenspiel. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Puerto Partida. Findet ihr unter puertopartida.de. Ich denke mal, das kennen die meisten unter euch, oder? Das Format hat in meiner Wahrnehmung zumindest sehr schnell eine recht große Bekanntheit in der Podcast-Szene erreicht. Wer es nicht kennt, das ist auch ein interaktives Format mit Hörerbeteiligung. Ins Leben gerufen von Johannes Wolf, der im Internet auch unter dem Namen Ohne Kuh bekannt ist. Und kurz gesagt, spielt in jeder Folge ein anderer Hörer als Kandidat mit, der strandet in irgendeiner Form, stürzt mit dem Fallschirm ab oder mit dem Flugzeug, wird falsch teleportiert. Der landet auf jeden Fall immer auf der Insel Puerto Partida und muss dort drei Rätsel lösen, um dem dort lebenden Gourmet-Kannibalen, der ihm nach dem Leben trachtet, zu entrinnen. Das Ganze wird dadurch spannend, dass erfolgreiche Kandidaten die Möglichkeit haben, in den zukünftigen Folgen auch Sprechrollen zu bekommen. Und dadurch wächst die Bevölkerung der Insel beständig an und die Möglichkeiten der Interaktionen, die wachsen eben auch ständig. Also auch wenn das Setting immer wieder das gleiche ist, die Folgen sind auf keinen Fall langweilig. Und auch da hören wir uns einen kurzen Ausschnitt an. Gut, dann öffne ich mal vorsichtig und langsam das Zelt, dass es nicht so laut aufratscht, und spähe mal nach draußen, wo ich denn hier jetzt so gelandet bin. Ja, du merkst, dass das Zelt vorne verknotet ist und du durch die Eingangstür nicht kommst. Du merkst aber auch, dass du auf so einem erdigen, normalen Boden dich befindest. Und okay. So ein bisschen das Gras an deinen Füßen kitzelt. Also sprich, da ist ein Eingang, aber der ist so fest zugeknotet, dass ich da nicht rauskomme. Genau. Dann versuche ich mal an der Seite irgendwie welche von den Heringen zu lösen, ob ich dann irgendwie das Zelt hochheben kann. Ja, ich würfel mal mit einem W6 für die Rollenspieler. Das schaffst du. Schön, dann stecke ich meinen Kopf mal vorsichtig da in die entstehende Lücke. Mhm. Und versuche da durchzuspähen. Genau, also du siehst eben, dass das wohl das Anwesen des Kannibalen ist. Es ist eine kleine Kochstelle zu sehen. Wenn du in die andere Richtung guckst, ist da der Dschungel. Und ja, im Weg steht leider noch ein zweites Zelt, deswegen kannst du noch nicht geradeaus gucken. Okay. Gut, dann war das wohl gestern Nacht kein Traum, oder zumindest hatte der einen großen Anteil an Wahrheit, wenn ich jetzt hier direkt bei dem Kannibalen bin. Ich höre ein Pfeifen, sehe ich jetzt schon, wo das herkommt? Das kommt wohl vom Topf, also da, wo der Topf ist. Aber die Kochstelle sehe ich jetzt nicht. Ja doch, du hast eben diesen Topf, siehst du, und aber nur so teilweise, also nur den Ansatz von dem Topf. Okay. Und da fuhrwerkt wohl jemand so ein bisschen dran rum. Okay, kann ich jetzt durch die Lasche da durch, also durch die Lücke, die ich da im Zelt gebildet habe, durchklettern? Ja. Dann schlüpfe ich mal so leise es geht da durch und krieche zu dem anderen Zelt rüber und lausche mal, ob ich da irgendwas höre. Mhm, also von der Atmosphäre an sich verändert sich erstmal nicht viel, aber du siehst, dass hinter dem Zelt im Grunde genommen ein Weg mehr so in die freie Natur, also ins Freie führt oder unbedeckt mit irgendwelchen Wäldern etc. Okay, und das Zelt ist aber jetzt nicht auf dem Weg, dass ich da mal kurz dran lauschen könnte? Ja doch, du stehst direkt am Zelt dran. Aha. Aber da hörst du nichts draus. Okay, dann würde ich jetzt erstmal den Weg entlang gehen. Mhm. Du gehst den Weg entlang und nach einigen Schritten, also ich vermute, du rennst am Anfang ein bisschen, damit du dich gut wegschleichen kannst. Und du findest, also wenn du dich so umschaust, merkst du, dass eben rechts von dir so der Vulkan auch ist. Und nach einigen Metern kommst du zu einem Wegweiser. So, und dann habe ich auch noch zwei Podcasts gefunden, die eigentlich das Rollenspiel nicht als Thema haben, es aber gelegentlich benutzen. Da wäre zum einen der Happy Day Podcast, findet ihr unter happydaypodcast.de. Das ist ein Laber-Podcast, möchte ich jetzt mal sagen, ohne dass das jetzt negativ gemeint ist, denn ich liebe Laber-Podcasts, ich labere selbst höchst gerne, von Roman Richter und von Philipp Jordan. Und die unterhalten sich in ihren Folgen, ohne dass man jetzt da ein echtes Konzept unterstellen könnte, über alles Mögliche. Und das geht also von ernsthaft nachdenklich bis hin zu leicht und mittelmäßig versaut und teilweise durchaus auch ordinär. Und damit sie nicht nur am Labern sind, unterhalten die sich gegenseitig und die Hörerschaft regelmäßig mit ziemlich abstrusen Spielen und Wetten, auf die die meisten von uns vermutlich nicht kommen würden. Und das tun sie eben auch gelegentlich in Form von kurzen, sehr freigehaltenen Rollenspielen, also um nicht zu sagen ungeplante, sehr spontane. Die driften dann aus irgendwelchen Gründen fast unweigerlich immer sehr schnell ins Sexuelle ab. Und das Ganze findet dankbarerweise ohne Hörerbeteiligung statt. Und das hört sich dann in etwa so an. Am Flughafen, also ich bin wie immer oder wie meistens bin ich etwas spät dran und nervös, dass ich es noch rechtzeitig zum Gate schaffe, dass das Boarding noch läuft. Und dementsprechend warte ich eigentlich gar nicht, sondern hetze herum, um mein Gate zu finden. Okay, du kommst völlig außer Atem am Gate an, es wird schon umgerufen. Ich versuche jetzt mein Bestes. Herr Roman Richter, bitte ans Gate 7a, die Maschine nach Mexico City. Okay, die Durchsagefrau wird gefeuert, wird in wenigen Minuten abfliegen. Bitte beeilen Sie sich schnell. Ja. Die Österreicher, bei denen geht sowas noch durch. Ja. Und du kommst angehetzt, setz dich hin. Sitzt auf deinem Platz. Ins Flugzeug schon, okay. Ja. Im Flugzeug. Ja. Unterwegs. Du sitzt am Gang und neben dir ist eine ultra scharfe Blondine. Ja. So, ich spiele jetzt die Blondine und du spielst dich. Okay. Also, du könntest mich ja zum Beispiel ansprechen. Wir können jetzt auch 5 Minuten schweigen und sagen, okay, Roman hat einfach mal nichts gesagt. Ich hab neulich sogar eine Blondine im Flugzeug angesprochen. Das heißt, ich okay, dann versuch's doch mit derselben Taktik, wie du es neulich probiert hast. Nein, das ist nicht so gut. Oh, ich weiß, was da kommt. Nee, dann versuch doch eine andere Taktik. Okay, also ich verstaue noch schnell mein Handgepäck oben über dem Sitz und setze mich dann hin und schau dich an. Ja. Und sag, wie alt bist du circa? Entschuldigen Sie, ich kenne Sie doch überhaupt nicht. Nein. Schon klar, das ist off-topic, nein, nicht off-topic, sondern wie sagt man beim Rollenspiel, wenn man... keine Ahnung. Ja. Out of character, sagen Sie immer dazu. Out of character. Genau. Aber deswegen ist es auch kein Rollenspiel, weil du bist ja du. Deswegen ist es ja im Grunde Es ist eine fiktive Situation, insofern ist es schon ein Rollenspiel. Ist ein Situationsspiel, aber kein Rollenspiel. Rollenspiel hat per se eben, dass man irgendeine Rolle übernimmt. Also ich bin... Ich übernehme mein ganzes Leben lang schon eine Rolle, aber ist egal. Ja? Ich bin 28. Du bist 28, okay. Ich setze mich mal hin, schau dich an und sag Servus. Hallo? Fliegst du auch nach Mexiko? Nee, ich laufe. Ich habe mich hier nur kurz hingesetzt in den Flieger, um mir den Arsch zu wärmen. Danach steige ich aus und renne los. Großartiger Plan. Würde ich nicht anders machen an deiner Stelle. Weil, was hast du denn erwartet auf so eine Frage? Dass ich sage, nein, der Flieger teilt sich auf der Hälfte. Nein, es ist ein alter... Also erstens einmal, ja, Philipp, ist das ein... Ja, das waren die beiden Jungs von Happy Day. Und zu guter Letzt bin ich da noch über die Esel- und Teddy-Show gestolpert. Die Esel und Teddy Show ist ein Dialog-Podcast, auch komplett ohne Themenschwerpunkt, mit kurzen Folgen, die meistens ganz witzig sind. Immer so ein bisschen so ein abstruser Humor und wechseln auch ständig die Sachen, die sie machen. Die haben jetzt mit Rollenspielen eigentlich gar nichts zu tun, aber zu besonderen Jubiläen, also zuletzt zur 300. Folge, da erscheint dann mal eine aufwendig produzierte Rollenspielfolge unter dem Titel Sachsen-Otto. Als Spielleiter tritt da wieder der Johannes von Puerto Partida auf, der da die wunderschöne Rollenbezeichnung Holger die Waldfee hat. Und da beteiligen sich dann auch zahlreiche Gäste, überwiegend aus der Podcast-Landschaft natürlich. Ich meine, man kennt sich untereinander, das ist ganz klar. Und eben speziell in der 300. Folge, da hat es dann ungefähr so geklungen. Ja, also die beiden haben euch folgende Aufgabe gestellt. Die Gebürtigen von Sachsen-Otto lügen immer und die Zugezogenen sagen immer die Wahrheit. Ob der Wirt ein Lügner ist oder die Wahrheit spricht, das ist die Frage, die Petra und Ingo an euch hatten. Und Petra hat dem Wirt eine Aufgabe gestellt und Petra meinte: Herr Wirt, Sie sehen da drüben jemanden. Können Sie sie für mich fragen, ob sie Ureinwohnerin oder Zugezogene ist? Und als der Wirt zurückkam, behauptet er: Sie behauptet, Zugezogene zu sein. Ist er, also der Wirt, die Frage ist der Wirt Zugezogener oder Ureinwohner? So, wenn sie sagt, Zugezogene zu sein, und sie ist in Wirklichkeit eine Einheimische. Nee, er muss Zugezogener sein. Es geht nicht anders. Das wäre meine Antwort. Erklär nochmal, wieso. So, irgendwie habe ich es eben durchgespielt, jetzt muss ich es nochmal rekonstruieren. Wenn er Zugezogener ist und sie auch, dann funktioniert's, weil dann sagen ja beide die Wahrheit. Ne? Das Richtig. Ist also das Szenario, das funktioniert. Wäre sie Einheimische? Na doch, das ginge auch natürlich, dass sie Einheimische ist und lügt und er wiederum dann das weitergibt. Das setzt natürlich voraus, dass er nicht weiß, ob sie einheimisch oder zugezogen genau. ist. Nee, davon gehe ich jetzt mal aus. Wenn er einheimisch ist und sie sagt, sie einheimisch ist, würde sie sagen, sie ist zugezogen. Wenn sie zugezogen ist, würde sie auch sagen, sie ist zugezogen. Und er würde wiederum lügen und würde sagen, einheimisch. Das funktioniert also nicht. Er muss die Wahrheit sagen und dann kann er nur zugezogener sein. Also ist das eure Antwort? Stimmst du zu, Teddy? Moment mal, wenn sie wenn sie Einheimische ist und sagt, ich bin nicht zugezogen, sondern Ureinwohnerin, dann würde der Wirt doch aber sagen, sie behauptet, Zugezogene zu sein. Und dann wären er Einheimischer. Nochmal, wenn sie, Entschuldigung. Der Wirt sagt ja zu Petra, sie sagt, Zugezogene zu sein. Ja. Das kann ja schon eine Lüge von ihm sein. Also hat die Frau in Wirklichkeit gesagt, ich bin Einheimische. Das hätte sie aber nie gesagt, weil sie würde dann lügen. Sie kann nicht sagen, sie ist Einheimische, weil sie lügt. Ah, du hast recht. Alles gut. Ja, genau. Dann haben wir es. Ja, dann stimme ich zu. Ja, das waren die vier Formate, die ich da bei meiner Recherche gefunden habe. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht allzu viel übersehen. Ich denke mal, dass ich doch relativ viele Podcast-Formate kenne, weil ich doch eine ziemlich große Anzahl von Abonnements bei mir im Podcatcher habe, aber alles kenne ich natürlich auch nicht. Und ja, wie ich einleitend auch schon gesagt habe, Podcasts, die aus der Rollenspielszene berichten, da gibt es schon einige, aber eben Formate, in denen tatsächlich gespielt wird, habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Wenn ich da irgendwas Grandioses übersehen habe, dann könntet ihr ja gerne einen Kommentar unter die Folge schreiben. Zur Vervollständigung. Mit ganz viel Glück habe ich euch mit meinem ahnungslosen Gestammel jetzt nicht allzu sehr gelangweilt. Falls doch, seht's positiv, ich habe mich immerhin halbwegs kurz gefasst. Ich verspreche euch auf jeden Fall, dass die kommenden Folgen des Greifenklaue-Podcasts wieder besser werden und die gewohnte Qualität haben. Ich war da vielleicht ein bisschen die falsche Besetzung. Tut mir leid. Ich wünsche euch ganz tolle Weihnachten und einen super Start ins neue Jahr. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss, macht's gut.